der mir zur Seite tritt, um mich zu unterstützen und mir Schutz zu gewähren. Und nun, Wahrhaftiges tue ich dir kund, es treten jetzt noch 3 Perserkönige auf, der 4. aber wird sich größeren Reichtum erwerben, als alle anderen, und wenn er durch seinen Reichtum zu großer Macht gekommen ist, wird er alles gegen das Griechenreich aufbieten. Dann wird ein heldenhafter König auftreten und über ein weit ausgedehntes Reich gebieten und zustande bringen, was er nur will. Doch so schnell, wie er aufgekommen ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den 4 Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber keines derselben wird seinen Nachkommen gehören, noch so mächtig sein, wie das seinige. Denn sein Königtum wird ausgerottet werden und anderen zuteil werden, als seinen Angehörigen. Der König des Südens wird stark werden, aber von seinen Feldherren wird einer noch mächtiger werden, als er, und ein Reich beherrschen, ein weites Gebiet wird unter seiner Herrschaft stehen. Nach Verlauf einiger Jahre aber werden sie sich verbünden, und die Tochter des Königs des Südens wird als Gemahlin zu dem Könige des Nordens ziehen, um ein friedliches Verhältnis herzustellen. Aber dieses Hilfsmittel wird keinen Bestand haben, und auch seine übrigen Hilfsmittel werden nichts ausrichten, sie wird samt denen, die sie hinbrachten, ihrem Kind und ihrem Helfer, im Laufe der Zeit dahingegeben werden. Dann wird an seiner Stadt ein Schössling aus derselben Wurzel, der sie entstammte, auftreten, der wird gegen das feindliche Heer zu Felde ziehen und in die Festung des Königs des Nordens eindringen, wird mit ihnen nach Belieben verfahren und mächtig sein. Selbst ihre Götter, nebst ihren Gussbildern und ihren kostbaren Gefäßen aus Silber und Gold wird er als Beute nach Ägypten wegführen. Dann wird er einige Jahre lang keinen Angriff mehr auf den König des Nordens unternehmen, dieser aber wird einen Einfall in das Reich des Königs des Südens machen, jedoch in sein Land zurückkehren. Seine Söhne werden die Feindseligkeiten wieder beginnen und einen gewaltigen Heerhaufen zusammenbringen. Dieser wird vorrücken, alles hinwegschwemmen und das Land überfluten, dann wird er den Angriff wieder aufnehmen und den Krieg bis zu seiner Festung tragen. Da wird der König des Südens in Erbitterung geraten, ins Feld rücken und mit ihm, dem Könige des Nordens, kämpfen. Der wird zwar ein großes Heer aufstellen, aber das Heer wird in seines Gegners Hand fallen, und das Heer wird weggeschafft werden, er wird sich stolz überheben und Zehntausende töten, sich aber dann doch nicht stark erweisen. Der König des Nordens wird von neuem ein Heer aufstellen, noch größer als das frühere, und wird nach Verlauf von Zeiten, einiger Jahre, mit einer großen Heeresmacht und vielem Kriegszeuge vorrücken. Dann zumal werden sich viele gegen den König des Südens erheben, und gewalttätige Volksgenossen von dir werden sich empören, um die Weissagung zu erfüllen, aber sie werden zu Falle kommen. Der König des Nordens wird anrücken, einen Wall aufschütten und eine feste Stadt einnehmen. Denn die Truppen des Südens werden nicht standhalten, und seine beste Mannschaft hat keine Kraft, Widerstand zu leisten. Und der gegen ihn anrückt, wird ganz nach seinem Belieben handeln, da ihm niemand standhält. Er wird feste Stellung nehmen in dem Lande, das die Zierde der Länder ist, Verderben geht von seiner Hand aus. Dann wird er sein Absehen darauf richten, sein ganzes Reich in seine Gewalt zu bekommen, wird aber einen Vergleich mit ihm eingehen und ihm eine Tochter zur Gattin geben, um es zu verderben, aber es soll sein Plan sich nicht verwirklichen und nicht gelingen. Er wird daher sein Absehen auf die Küstenländer richten und viele erobern, aber ein Feldherr wird ihm seinen Spotten austreiben, ja er wird ihm seinen Spott heimzahlen. Alsdann wird er sein Absehen auf die Festungen seines eigenen Landes richten, wird aber dabei zu Falle kommen und stürzen und verschwinden. Der an seine Stelle tritt, wird einen Steuereintreiber nach der Zierde des Reichs schicken, nach einiger Zeit aber wird er umgebracht werden, doch weder durch Zorn, noch im Krieg. An seine Stelle wird dann ein Verachtenswürdiger treten, dem sie die königliche Würde nicht zugedacht hatten, aber er wird unversehens kommen und sich durch Betrügereien der Herrschaft bemächtigen. Heere werden vor ihm völlig weggeschwemmt und vernichtet werden und so auch der Vorsteher des Heiligen Bundes. Auch nachdem man sich mit ihm verbündet hat, übt er noch Betrug, er wird mit wenig Kriegsvolk zu Felde ziehen und siegreich sein. Unversehens überfällt er die fettesten Gegenden der Landschaft und verübt, was weder seine Väter noch seine Ahnen verübt haben. Raub und Beute und Reichtum wird er reichlich an sie verteilen und gegen feste Plätze schmiedet er seine Pläne. Doch wird er es so nur eine Zeit lang treiben. Dann wird er seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens aufregen, indem er mit einem großen Heer auszieht, und der König des Südens wird mit außerordentlich großer und starker Heeresmacht zum Krieg ins Feld rücken, aber nicht standhalten können, weil man schlimme Pläne gegen ihn schmieden wird. die seine Tischgenossen sind, werden ihn zugrunde richten, sein Heer wird weggeschwemmt werden, und viele werden vom Schwerte durchbohrt fallen. Die Absicht der beiden Könige geht auf Arglist, an einem Tische sitzend reden sie Lügen, aber es gelingt ihnen nicht, denn erst zu der festgesetzten Zeit wird das Ende erfolgen. Er wird sich daher unter Mitnahme von vieler Habe in sein Land zurückwenden und seinen Plan gegen den Heiligen Bund richten, wird ihn auch ausführen und sodann in sein Land zurückkehren. Zur festgesetzten Zeit wird er abermals in den Süden einfallen und beim zweiten Male wird es anders ablaufen als das erste Mal. Es werden ihn kitäische Schiffe angreifen, und er wird eingeschüchtert werden, so dass er umkehrt und nun seinen Zorn an dem Heiligen Bund auslässt. Sodann wird er in seine Heimat zurückkehren und von da an sein Augenmerk auf die lenken, die vom Heiligen Bund abgefallen sind. Von ihm entsandte Truppen werden als Besatzung Aufstellung nehmen und das Heiligtum, das Bollwerk, entweihen, das tägliche Brandopfer abschaffen und das die heilige Stätte verwüstende Scheusal aufstellen. Die, welche am Bund freveln, wird er durch Betrug zum Abfall verleiten, aber die Leute, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und ihren Willen durchsetzen. Die Weisen des Volks werden vielen zum Verständnis helfen, und eine Zeit lang werden sie durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Plünderung hingestreckt werden. Zur Zeit ihres Unterliegens aber werden sie durch eine kleine Hilferettung erfahren, dann werden sich ihnen viele in heuchlerischer Gesinnung anschließen. Und von den Weisen werden einige hingestreckt werden, um eine Läuterung, Sichtung und Reinigung unter ihnen zu vollziehen bis zur Zeit des Endes, denn diese steht noch aus, bis zur festgesetzten Zeit. Der König wird ganz nach seinem Belieben verfahren, er wird sich überheben und groß tun wider jeden Gott und wider den Gott der Götter unglaubliche Lästerungen reden und Glück haben, bis der göttliche Zorn zu Ende ist, denn was beschlossen ist, verwirklicht sich. Auch auf die Götter seiner Väter achtet er nicht, weder auf die Gottheit, welche die Lust der Frauen ist, noch auf irgendeine andere Gottheit achtet er, sondern wider alle tut er groß. Stattdessen verehrt er den Gott der Bollwerke, einen Gott, den seine Väter nicht kannten, ehrt er mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien und verschafft sich für die befestigten Plätze Anhänger eines fremden Gottes. Die, welche ihn anerkennen, ehrt er hoch und setzt sie ein zu Herrschern über viele und teilt ihnen Land aus zur Belohnung. Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens im Kampfe mit ihm messen, dann wird der König des Nordens mit Wagen und Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen, wird in seine Länder eindringen, sie überschwemmen und sie überfluten. Dabei wird er auch in das Land, das die Zierde der Länder ist, einfallen, und Zehntausende werden niedergestreckt werden, folgende aber werden von seiner Hand verschont bleiben, die Edomiter, die Moabiter und der Kern der Ammoniter. Er wird seine Hand über die Länder ausstrecken, und auch Ägypten wird nicht entrinnen, er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen, und die Libyer und die Kuschiten werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken, daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vernichten. Er wird seine Palastzelte zwischen dem Mittelmeer und dem Berge, der die heilige Zierde trägt, aufschlagen, dann wird ihn sein Ende erreichen, und niemand ihm helfen.